Das ging schnell. Gerade mal 5 knappe Sätze lang ist die Erklärung, mit der die Bundesanwaltschaft die Einstellung des Verfahrens wegen Landesverrats bekannt gegeben hat. Kein Staatsgeheimnis, kein Vorsatz, keine Zuständigkeit der Karlsruher Ermittler. Wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses mögen andere entscheiden. In der Sache ist das ohnehin gut so. Die Entscheidung war nicht nur überfällig, das Verfahren hätte nie eingeleitet werden dürfen. Das zeigt auch der erstmalige Hinweis auf die fehlenden subjektiven Voraussetzungen. Den Journalisten hätte es, um den Tatbestand des Landesverrats zu begehen, gerade darum gehen müssen, Deutschland zu schaden. Hätte man in Karlsruhe nicht partout gegen die Blogger ermitteln wollen, hätte man nur diese Frage gleich mitstellen müssen und es wäre nie so weit gekommen. Das schnelle Ende erspart der Bundesanwaltschaft ein weiteres Gezerre mit dem Bundesjustizminister, das sie nicht gewinnen könnte. Und dem Nachfolger Peter Frank, der sein Amt noch nicht angetreten hat, ersparen die Ermittler eine schwere Entscheidung. Denn so wie der entlassene Harald Range zum Abschied in Karlsruhe als Märtyrer einer unabhängigen Justiz gefeiert wurde, könnte ein Nachgeben des Neuen in der selbstbewussten Behörde als Einknicken verstanden werden. Ein schlechter Einstieg. Um hier die Rolle der Bundesanwaltschaft beurteilen zu können, müsste die Grundlage der heutigen Einstellung auf den Tisch, die Expertise des Justizministeriums. Bisher aber sind nicht einmal Grundzüge der Argumentation bekannt. Wie überzeugend die ist, zeigt, ob man in Karlsruhe nur eingeknickt ist oder ob es mehr war. Aber vor allem ist es wichtig für die Rolle des Justizministers. Wer so brachial nicht einfach anweist, sondern stattdessen in fragwürdiger Weise Beweismittel ersetzt, wie Heiko Maas das offenbar getan hat, muss das wenigstens nach bestem Wissen und Gewissen tun. Und damit sind wir in Berlin. Die Opposition wird ohnehin nur noch die Suche nach politisch Verantwortlichen interessieren. Und wieder einmal wird es auch die Opposition sein, die auf Aufklärung dringen muss, denn gut stehen weder das SPD-geführte Justiz noch das CDU-geführte Innenministerium da. Wie Maas dieses skandalöse Verfahren erst einmal laufen ließ, das will nicht recht zum abrupten Ende passen. Das kam, als die Öffentlichkeit hinsah. Schlechter noch ist die Rolle von Innenministerium und Verfassungsschutz. Nur auf Rechtsausschusssitzungen oder gar auf Untersuchungsausschüsse braucht hier niemand zu warten, denn im Klein-Klein der Benachrichtigungen, Kenntnisnahmen und Entscheidungen gibt es hier, soweit bisher bekannt, keine Skandale. Das eigentliche Problem liegt hier woanders, in einer kulturüberzogener Geheimhaltung, in einer Abwehrhaltung vor allem dem Parlament gegenüber, in einem Gefühl des Verfolgtseins von Seiten der Dienste, das die Berechtigung demokratischer Kontrolle viel zu wenig in Rechnung stellt. Insofern, ja, aufzuarbeiten ist viel, aber die Bretter sind wirklich dick.